У нас с тобой один дух. Wir haben einen Geist. Да, Дух Святой. Den Поэтому Heiligen Geist. Моя проповедь сегодня будет прям продолжением. Deswegen wird meine Predigt genau die Fortsetzung sein von dem, was du gesagt hast. Доброе утро, дорогие. Schönen guten Morgen, meine Lieben. Светлого воскресенья вам сегодня. Ich wünsche euch auch einen hell erleuchteten Sonntag. И со вторым Адвентом вас поздравляю. Und mit dem zweiten Advent gratuliere ich euch. Господь скоро придет. Der Herr wird bald kommen. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, у нас очень интересная серия сейчас. Das ist eine sehr interessante Predigt-Serie. И предыдущая была интересная. Auch die vorherige war auch sehr interessant. И перед ней была очень interessant. Und davor auch genauso interessant. Сейчас у нас die Enthüllung. Die Predigt-Serie heißt ja die Enthüllung. Да, то есть откровение. Das bedeutet wie eine Offenbarung. Eine Enthüllung der Geheimnisse. Это когда скорлупа так так раскрывается и там орешек. Das ist genauso, wenn so eine Nussschale aufgeht und dort die Nuss hervorkommt. Знаете, когда ученые делают какое-то открытие. Wisst ihr, wenn die Wissenschaftler eine irgendwas entdecken, то они трубят на весь мир, да? Dann machen sie das Ganze bekannt auf der ganzen Welt. Все должны узнать. Ah, jeder muss es davon Новое erfahren. Открытие. Es ist eine neue, etwas Neues entdeckt worden. Знаете, Господь тоже хочет открывать нам свои тайны. Wisst ihr, der Herr möchte genauso uns seine Geheimnisse offenbaren. Если мы будем духовно готовы, wenn wir geistlich bereit sind dafür, то мы узнаем их. Dann werden wir sie auf jeden Fall erfahren. И тогда многое в нашей жизни изменится. Dann wird sehr viel in unserem Leben sich auch verändern. Я хочу сегодня говорить о Божьем откровении в нашей жизни. Ich möchte heute über Gott seine Offenbarung in unserem Leben sprechen. Мы читаем в Евангелии от Иоанна 10:9. Wir lesen aus dem Evangelium Johannes 10:9. Иисус говорит: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Jesus sagte, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Смотрите, в нашей жизни встречается множество всяких дверей. Schaut ihr, bei uns im Leben gibt es sehr viele Türen. Вот какую ты дверь откроешь, und welche Tür du öffnest, вот так может измениться твоя жизнь. Und so wird sich dein Leben auch verändern. Вот даже если бывает, вот приоткрыл что-то, да, заглянул, увидел... Auch wenn es so bei dir passiert, dass du die Tür einfach nur ein bisschen aufmachst und nur bloß reinguckst, kann es bereits auf deine Entscheidung einen Einfluss haben. Und wenn du in diese Tür hineingehst, dann wirst du ein Teil davon, was hinter dieser Tür befindet. Und so spricht der Jesus hier, der durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Und wird ein и выйдет, und ausgehen и пажить найдет, und Weide finden. Вот за этой дверью Иисус предлагает нам вечную жизнь. Also hinter dieser Tür bittet Jesus uns ein ewiges Leben an. Жизнь в полноте. Ein Leben und Leben im Überfluss. Благословение. Segnungen. Вот спасение человеку дается только через Иисуса Христа. Also die Rettung wird dem Menschen nur durch Jesus Christus gegeben. Не через крещение. Nicht durch die Taufe. Не через причастие. Nicht durch das Abendmahl. Не через благотворительность. Nicht durch die Wohltätigkeit. Только когда мы верою принимаем Иисуса в свою жизнь. Erst dann, wenn wir durch den Glauben Jesus in unserem Leben annehmen. И вот когда ты входишь через эту дверь Христа, und wenn du durch diese Tür von Christus hineingehst, ты находишь там злачные пажити, und du findest dort grüne Auen, also Weiden. Знаете, что такое злачные пажити? Ihr wisst ja auch, was gute Felder sind oder gute Weide ist. Это когда тебе очень, очень, очень хорошо. Wenn es dir sehr, sehr, sehr gut geht. Все в избытке. Alles befindet sich im Überfluss. В общем, шикарно, да? Also kurz gesagt, alles in Schokolade. Можете себе нарисовать сами свои. Das könnt ihr selber in eurer Fantasie euch ausmalen, wie diese grünen Weiden aussehen. Когда мы входим через эту дверь, wisst ihr, wenn wir durch diese Tür hineingehen, Иисус, он не просто спасает нас. Jesus rettet nicht nur ans einfach, что еще очень драгоценно, was sehr, sehr kostbar noch ist, он окружает нас своим присутствием. Er umgibt uns mit seiner Gegenwart. Он дает благословения. Er gibt Segnungen. Пищу каждый день. Er gibt uns jeden Tag zu Скажи, essen. Каждый Sag день. Sag mit mir, jeden Tag. Каждый день. Jeden Tag. Он с тобой, он заботится о тебе. Er ist mit dir und er sorgt sich für dich. Он освобождает тебя от твоих бремен. Er befreit dich von deinen Lasten. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Иногда мы не хотим эти бремена ему отдавать, но это уже другой вопрос. Manchmal wollen wir unsere Lasten ihm nicht geben, aber das ist schon eine andere Frage. И войдет, Und schaut hier, und er wird eingehen и выйдет, und ausgehen и пажить найдет. Und wird Weide finden. Я честно, я долго не могла понять, почему выйдет-то. Also ehrlich gesagt, ich habe lange Zeit nicht begreifen können, was das zu bedeuten hat, ausgehen. Войдет, это понятно, да? Also einzugehen, reinzugehen, дверь, ist verständlich, du machst die Tür auf, комнату, du gehst in ein Zimmer hinein, дверь, du machst die Tür hinter dir вошел, zu, да? Das heißt, du bist все reingegangen. Нормально. Und alles ist gut. Выйти, выйти, und warum спricht er hier vom Ausgehen? Ist das unverständlich? Иисуса, schau hier, wenn du durch die Tür von Jesus Christus hineingehst, du gehst in Gott seine Gegenwart. Хочет, und Gott möchte nicht, dass diese Gegenwart nicht nur ab und zu mal auf дich хочет, kommt. Er wünscht sich, dass du in seiner Gegenwart die ganze Zeit чтобы bist. Ты жил в нем. Dass du darin lebst. Поэтому тебе надо выйти. Deswegen musst du hinausgehen. Не только войти в это присутствие. Also nicht nur reingehen. Но еще выйти. Aber noch dazu rausgehen. Выйти из этого мира. Aus dieser Welt hinausgehen. Иисус говорил. Jesus sagte mal, вы не от мира сего. Ihr seid nicht von dieser Welt. Как и я не от этого мира. Genauso wie ich nicht von dieser Welt bin. Поэтому нам нужно выйти из мира. Deswegen müssen wir aus dieser Welt rausgehen. Чтобы найти, чтобы пребывать в Божьем присутствии. Um in der Gegenwart Gottes zu bleiben. И чтобы вот эти злачные пажити, ну, они бы были, чтобы мы постоянно были там. Damit wir ständig auf diesen grünen Weiden und Auen uns befinden. Выйти из этого мира. Aus dieser Welt hinausgehen. Ну, не физически, уж меня понимаете, да? Also versteht ihr mich nicht physisch gemeint? Да. Это что значит выйти из этого мира? Was hat es zu bedeuten, aus dieser Welt hinauszugehen? Это значит поменять свое мышление. Das bedeutet, seine Denkweise zu verändern. Поменять свои приоритеты и ценности. Seine Werte und seine Prioritäten zu verändern. Поменять свое гражданство. Так сказать, духовное. Also kurz gesagt, also geistlich gesehen, seine Bewohner, also seine Bürgschaft zu verändern. Bürgschaft, genau. Поменять царя. Den König zu verändern, also zu wechseln. Потому и поменять свои ценности. Und auch deine Werte zu verändern. Потому что то, что нравилось твоему старому господину. Denn das, womit du deinem alten Herr gedient hast. Не нравится твоему новому господину. Gefällt deinem neuen Herrn nicht. Потому что у них разные ценности. Denn sie haben verschiedene Werte, ja, oder? Если ты хочешь стать подданным Божьего царства. Und wenn du ein Bürger vom Reich Gottes sein möchtest. Тогда тебе нужно принять ценности Божьего царства. Dann sollte man auch die Werte vom Reich Gottes annehmen. Вот раньше ты служил господину, который ненавидел тебя. Früher hast du einem Herrn gedient, der dich gehasst hat. И его царство. Und sein Reich. Оно, знаете, похоже на концлагерь. Wisst ihr, das ähnelt einem KZ-Lager. Ну, я сейчас объясню. Знаете, вот Генри мама. Also ich erkläre das jetzt euch, also vom Henry, seine Mama. Als sie als Deutsche in ein Arbeitslager gekommen sind, sie haben 10 Jahre lang unter einer Diktatur, Kommandatur gelebt. В этом рабочем лагере. Und sie hat erzählt, wie sie in diesem Arbeitslager überhaupt gelebt haben. Это вроде бы не был такой, знаете, стандартный концлагерь, которых мы там в школе изучали, да? Das war nicht dieser Standard KZ-Lager, was wir so in der Schule gesehen und gelernt haben. Они жили там в бараках. Sie haben dort in Baracken gelebt. Они не имели свободы. Sie hatten keine Freiheit gehabt. Они работали с утра до вечера. Und haben gearbeitet von früh у bis них, spät. Было очень мало еды. Sie haben sehr, sehr wenig Essen gehabt. Да, у них там дети рождались. Ja, sie haben Kinder dort zur Они Welt имели gebracht. Какое-то общение. Sie haben eine bestimmte Gemeinschaft Вы miteinander понимаете, gehabt. Ну что это за жизнь, да? Aber ihr versteht ja, was ist das вот, überhaupt вот, für ein Leben? Вот как бы для меня лично вот царство этого мира ассоциируется вот с таким, ну, как рабочим лагерем, что ли. Also für mich persönlich, ich assoziiere diese Welt mit, wie mit diesem Arbeitslager. И цели господина этого мира, und die Ziele von diesem Herrn dieser Welt, погубить тебя в вечном проклятии. Dich zu verderben durch die ewige Verdammnis. Но твой новый господин Иисус, aber dein neuer Herr, der Jesus, он любит тебя. Er liebt dich. И он выкупил тебя. Und er hat dich rausgekauft. Он не просто выкупил. Er hat dich auch nicht nur rausgekauft, он einfach so. Он установил тебя. Sondern er hat dir eine Sohnschaft gegeben. И дал тебе права сына или дочери. Und hat dir das Recht von einer Tochter oder von einem Sohn gegeben. Вы понимаете, как это много? Könnt ihr überhaupt verstehen, wie viel das wert ist, wie viel das zu bedeuten hat? Поэтому тебе нужно выйти из этого мира. Deswegen sollst du aus dieser Welt hinausgehen. Чтобы войти в полноту наследия. Um in die Fülle der Erbschaft hineingehen zu können. Господь, он дает тебе наследство. Der Herr gibt dir eine Erbschaft. И вот чтобы пастись на этих пажитях. Und um auf diesen grünen Auen zu sein. Нужно und zu выйти weiden, из этого мира. Muss man aus dieser Welt hinausgehen. И еще важно, чтобы все сложилось именно в том порядке, которым написано. Und es ist auch sehr wichtig, dass es genau in dieser Reihenfolge auch passiert. И войдет. Er wird eingehen и выйдет, und ausgehen и пажить найдет, und wird die Weide finden. То есть и примет Христа, das bedeutet Christus annehmen, и выйдет из мира, wird aus der Welt hinausgehen и получит жизнь с избытком, und wird das Leben im Überfluss bekommen. Скажи аминь. Sag mit mir Amen. Аминь. И, но если ты решишь принять Христа, aber wenn du beschließt, Jesus anzunehmen, и при этом оставаться в мирской системе ценностей. Und dabei bleibst du in diesem Wertesystem der Welt. Пажите, не получится. Dann wirst du nicht auf diese grünen Auen überhaupt gelangen können. Das funktioniert nicht. Так не получается. Das funktioniert nicht so. Das geht nicht. И вот ты в церкви. Also bist du in der Gemeinde. Ты приходишь на богослужение. Du kommst zum Gottesdienst. Может быть, даже служишь Богу. Vielleicht dienst du auch sogar dem Herrn. Я хочу тебя спросить. Ich möchte dir eine Frage stellen. Вот кем ты себя видишь в Божьем Царстве? Wie siehst du dich im Reich Gottes? Wer bist du im Reich Gottes? Кем ты себя видишь в Божьем Царстве? Wie siehst du dich im Reich Gottes? Наверное, первое, что приходит в голову. Das Erste vielleicht, was dir in den Kopf kommt. Я дитя Божие, да? Ich bin das Kind Gottes, oder? Я дитя Божие. Все правильно, все правильно. Ja, ich bin ein Kind Gottes und es ist auch alles richtig. Знаете, в Божьей семье много детей. Wisst ihr, in Gott seine Familie sind viele Kinder. И знаете, в семье обычно там есть дети разных возрастов. Und wisst ihr, gewöhnlich ist es so, dass in der Familie verschiedene Kinder gibt, старшие verschiedene Altersgruppen. Старшие заботятся о младших. Die Älteren kümmern sich um die Kleineren. У них разная степень ответственности. Sie haben eine verschiedene Art der Verantwortung. Разные функции. Sie haben verschiedene Funktionen. Есть послушные дети, есть непослушные дети. Es gibt gehorsame, es gibt ungehorsame Kinder. Ну, и мы обычно всех детей любим, да, не важно. Aber gewöhnlich lieben wir alle Kinder, egal wie sie sind. Тоже любит нас. Und genauso liebt uns der Herr. И вот мы тоже разные. Und so sind wir auch unterschiedlich. Но вопрос в том. Aber die Frage besteht кто darin, ты в Божьей семье? Wer bist du in Gott seine Familie? Готов ли ты взять ответственность? Bist du denn bereit, die Verantwortung zu übernehmen von einem вот Sohn oder von einer кем Tochter? Ты себя видишь? Wie siehst du dich? Wer bist du? Знаете, как один человек пришел на стройку. Ein Mann kam mal auf eine Baustelle. Ну, видит там каменщики. Und sieht dort Steinmetze. Да, и он спрашивает одного, что ты делаешь? Und он fragt einen und sagt, hey, was machst du da? Он говорит, ты что, не видишь, кирпичи кладу. Он sagt, ja, siehst du nicht, ich tue jetzt Stein auf Stein legen. Ага. Идет okay. Дальше. Dann geht weiter. Видит другого. Dann sieht den anderen. И говорит, что ты делаешь? Und fragt ihn, was machst du hier? Он говорит, ты что, не видишь, храм строю? Und он sagt, siehst du nicht, ich baue einen Tempel. Понимаете, у них было задание одинаковое. Versteht ihr mir, die haben eine und dieselbe Aufgabe gehabt. Sie haben eine und dieselbe Arbeit verrichtet. Aber ihre Vision war anders. Deswegen, wer bist du im Reich Gottes? Wer bist du in der Gemeinde? Legst du nur einfach Stein auf Stein? Oder vielleicht baust du das Reich Gottes? Но знаете, кем желает видеть нас наш небесный Отец? Aber wisst ihr, wie der Herr wünscht uns zu sehen? Вот вы когда-нибудь спрашивали его об этом? Habt ihr jeweils ihn gefragt? Задумывались об этом? Habt ihr euch mal schon Gedanken кем gemacht? Кем он желает видеть меня? Wie wünscht mich zu sehen? Also was wünscht sich, wer ich bin in der Gemeinde? Я вам скажу, у меня было откровение. Ich sage euch eins, ich hatte eine Offenbarung darüber. Он хочет нас видеть левитами. Er möchte uns als Leviten sehen. Знаете, в Израиле было 12 колен. Знаете, in Israel gab es ja 12 Stämme. И вот одно колено Бог отделил себе для особых целей. Und dieses eine Stamm hat der Herr für besondere Ziele für sich abgesondert. Колено Левина. Den Stamm Levit von Leviten. Из него происходили священники и левиты. Aus dem entsprangen Leviten und auch die Tempeldiener. Священники. Tempeldiener. Priester. Priester. So, okay. Danke. Чем занимались левиты? Was haben denn die Leviten gemacht? Mm-hmm. Вы знаете, чем вы читали Старый Завет, наверное? Habt ihr bestimmt знаете, das Alte Testament mal gelesen? Und das habt ihr, wisst ihr, was sie so gemacht haben? Sie haben in dem Tempel gedient. Als die Menschen ihre Opfer gebracht haben, die standen vor Gott für sie. Sie beteten für die Menschen. Vielleicht haben sie irgendwo als Ordner gedient im Tempel. Короче говоря, левиты это были носителями Божьего присутствия. Also kurz gesagt, die Leviten waren die Träger von Gottes seiner Gegenwart. Они имели доступ туда, куда простым людям невозможно было войти. Sie hatten den Zugang dorthin, wo die normalen Menschen überhaupt nicht kommen konnten. Они были отделены. Sie waren abgesondert. На служение Богу. Für den Dienst am Herrn. Вот левиты и священники, они получали от Бога откровение. Und die Leviten und die Priester haben die Offenbarungen vom Herrn bekommen damals. А потом несли это людям. Und dann trugen sie das an die Menschen. И для того, чтобы получать это откровение, und um diese Offenbarungen zu bekommen, они должны были постоянно находиться в Божьем присутствии. Mussten sie ständig in Gott seiner Gegenwart sich befinden. Поэтому Бог четко сказал. Deswegen hat Gott ganz klar und deutlich gesagt. Вот все 11 других колен, они пусть занимаются своими делами. Dass alle anderen 11 Stämme sollen ihre Dinge verrichten. А вы будете только служить мне. Aber ihr werdet nur mir dienen. Ну так, образно говоря, да? Also so anschaulich, also bildhaft genannt. И вот в Новом Завете. Und im Neuen Testament. Бог желает, чтобы мы все были левитами. Wünscht sich Gott, dass wir alle Leviten sind. Это не значит, что мы теперь все наши дела земные отложим. Das heißt nicht, dass wir alle unsere irdischen Dinge einfach weglegen. Ну, давайте устроим монастырь, да? Lass uns mal ein Kloster hier bauen. Ну, как бы вы понимаете, что я не об этом сейчас говорю. Ihr wisst ja, dass ich nicht davon jetzt hier я rede. Я говорю о том, чтобы мы отделили себя для Бога. Ich rede davon, dass wir uns für Gott absondern. Чтобы мы вышли из этого мира. Dass wir aus dieser Welt hinausgehen. При том, что мы живем в этом мире. Dabei, wo wir trotzdem in dieser Welt leben. И Бог хочет, чтобы мы были левитами. Und Gott möchte, dass wir alle Leviten sind. В своем духе. In unserem Geist. В своем призвании. In unserer Berufung. Чтобы ты увидел себя. Damit du dich siehst darin. Что я отделен. Dass ich abgesondert для bin. Для Бога. Für Gott selber. И вот смотрите, Петр говорит. Schau mal, Herr, was Petrus dazu sagt. Обращается ко всем христианам. Er wendet sich an alle Christen hier. 1. Petra 2,9. 1. Petrus 2,9. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Вот Бог взял тебя в удел. Also Gott hat dich als sein Eigentum genannt. То есть Бог, когда Бог берет кого-то в удел. Wenn Gott jemanden zu seinem Eigentum erklärt. Это значит, что он отделяет этого человека для своих особых целей. Das bedeutet, dass er für seine besonderen Ziele diesen Menschen absondert. Вот новый перевод, он вот взятый в удел переводит так. Also die neue Übersetzung nennt das in Eigentum nehmen. Ага, люди, принадлежащие Богу. Menschen, die Gott gehören. Вот смотрите, Господь со своей стороны сделал все. Schaut her, der Herr hat von seiner Seite aus alles gemacht. Теперь нам нужно с нашей стороны также войти в это. Jetzt müssen wir von unserer Seite auch aus auch da reingehen. Чтобы мы сами отделили себя для служения Богу. Damit wir uns selbst absondern für den Dienst am Herrn. Чтобы мы сами искали его присутствие. Damit wir selbst nach seiner Gegenwart suchen. Жаждали его присутствия. Dass wir nach seiner Gegenwart dursten. Чтобы мы искали его откровения своей жизни. Damit wir nach seinen Offenbarungen für unser Leben suchen. Знаете, тогда его помазание, оно будет пребывать в нас. Und wisst ihr, dann wird sich seine Salbung auf uns liegen. Тогда не нужно будет искать это помазание, как многие сейчас ищут. Dann muss man diese Salbung nicht mehr suchen, wie das jetzt heute viele ходит machen. Ходят по конференциям или где-то что-то слышат, помазание, откровение. Die versuchen, Konferenzen zu besuchen und wenn sie was von Salbung so hören. Потому что Бог сам будет вести тебя. Denn Gott wird selbst dich führen. И тогда его откровение, они просто наполнит твою жизнь. Dann werden seine Offenbarungen einfach dein Leben erfüllen. Понимаете меня? Versteht ihr mich? Mm-hmm. Знаете, есть разница в том, wisst ihr, und es gibt einen Unterschied darin, когда ты переживаешь его помазание время от времени, wenn du seine Salbung von Zeit zu Zeit so erlebst, или когда ты живешь, ходишь в нем, oder wenn du darin lebst, wenn du darin wandelst, есть разница. Da gibt es einen riesen Unterschied. Вот смотрите, Господь, он желает, Aber schaut her, der Herr wünscht sich das, чтобы мы посвятили себя ему не теоретически, dass wir uns ihm nicht einfach theoretisch hingeben, но по-настоящему, sondern in echt, also richtig. И он желает излить на нас свое помазание. Und er wünscht sich, seine Salbung auf uns auszugießen. Кто-то понимает, о чем я говорю? Versteht ihr jemand, wovon ich hier spreche? Спасибо. Danke. Вот с чего начинается левитство? Also, wo beginnt dieses Levitensein? С чего оно начинается? Mit was beginnt das? С поклонения. Mit der Anbetung. С поклонения. Mit der Anbetung. И я сейчас не говорю о том, что вот мы как в церкви здесь поем. Und ich spreche nicht davon, dass wir hier so wie in der Gemeinde singen. Ты можешь петь. Du kannst singen. Ты можешь молиться. Du kannst beten. Ты можешь размышлять. Du kannst nachdenken. Важно просто, чтобы твое сердце, оно склонилось перед ним. Wichtig ist, dass sich dein Herz vor ihm beugt. Чтобы твое сердце начало искать его. Dass dein Herz beginnt, nach ihm zu suchen. Не важно, что ты при этом делаешь. Und es ist unwichtig, was du dabei so alles tust nebenbei. Может быть, ты лежишь в кровати. Vielleicht liegst du in deinem Bett. И обращаешься сердцем к нему. Und wendest dich mit deinem Herz an ihn. Знаете, откровение Боже, оно приходит во время поклонения. Wisst ihr, Offenbarungen Gottes, die kommen während der Anbetung. Потому что оно открывает Божье сердце для тебя. Denn es öffnet das Herz Gottes vor dir. Знаете, кстати, когда мы в церкви поем, wisst ihr, übrigens, wenn wir in der Gemeinde hier singen und Gott anbeten, цель этого не пережить какие-то, не знаю, там мурашки или что там. Das Ziel davon ist nicht irgendwie so Gänsehaut zu bekommen oder irgendwas zu erleben Besonderes. Да, даже не покайфовать там от музыки или от голосов красивых. Sogar nicht von der Musik begeistert zu sein. Цель поклонения. Sondern das Ziel von когда der Anbetung. Поем, wenn wir hier zusammen singen. Получить от Бога откровение. Von Gott eine Offenbarung zu bekommen. Аминь. Amen. Пусть твое прославление здесь в церкви будет новым со следующего раза. Also dein Lobpreis soll beim nächsten Mal schon anders sein, neu поэтому, sein. Когда ты поклоняешься Богу. Deswegen, wenn du Gott anbetest. Слушай его. Dann höre ihm zu. Слушай Бога. Dann höre Gott zu. Что ищет Бог в нашем поклонении? Nach was sucht Gott in unserem Lobpreis, wenn wir ihn anbeten? Знаете, у Бога вообще нет необходимости в том, чтобы его прославляли. Wisst ihr, Gott hat kein Bedürfnis danach oder beziehungsweise Notwendigkeit, dass wir ihn anbeten. Ну, у него все нормально с самооценкой. Bei ihm ist alles gut mit seinem Selbstwertgefühl. Поэтому тут как бы это не для Бог не нуждается. Сам по себе в этом. Also Gott selbst braucht das nicht. Ему не нужны наши красивые голоса. Er braucht nicht unsere schönen Stimmen. У него там ангелы, представляете, какие там голоса, да? Wisst ihr, Engel singen für ihn und ihr könnt ja vorstellen, was sie für Stimmen ему haben. Ему не нужны даже вот наши, знаете, вот эти новомодные фишки, которые сейчас вот в музыкальном сопровождении так. Wisst ihr, er braucht auch nicht diese neumodischen Dinge, die so bei diesem Musiklobpreis eingebunden werden. Да, ему даже не важно, как часто ты в ноты попадаешь. Es ist ihm auch nicht wichtig, wie oft du den Ton überhaupt triffst. Иногда вот так стоишь здесь. Wenn du manchmal, also wenn man manchmal hier vorne steht. И так слышишь, кто-то поет громко. Und jemand singt ganz, ganz laut. В ноты не попадает. Aber trifft den Ton nicht. Ну так от души красиво. Aber so vom Herzen, mit ganzer Seele. Мне кажется, schön. Богу это приятно. Ich glaube, dem Herrn gefällt sowas. Okay. Okay. Богу это не нужно. Aber der Herr braucht это das nicht. Das ist das, was uns selbst beeindruckt. Aber natürlich möchte er unser Herz haben. Er braucht unsere Gerechtigkeit. Unsere Liebe. Unsere Treue. Das ist das, was du Gott als Opfer bringen kannst. Я хочу коснуться одной из сфер левитства. Und ich möchte jetzt mal eine Sphäre vom Levitensein anbringen. Вот эти многие хотят группу прославления. Wisst ihr, viele möchten eine Lobpreisgruppe haben. Я хочу петь. Also viele möchten in die Lobpreisgruppe und sagen, ich möchte singen. Пустите меня. Lasst mich. А почему ты хочешь петь? Aber aus welchem Grund möchtest du singen? Ну, потому что это круто. Weil es cool ist. Ну, я думаю, что у меня есть голос и слух. Ich denke, ich habe ein gutes Gehör und ich habe eine gute Stimme. Но знаешь ли ты? Aber weißt du überhaupt, что когда ты попадаешь в команду прославления, wenn du in ein Lobpreisteam kommst, кстати, я уже давно нашу группу прославления называю так, называю их команды левитов. Ich nenne sie schon lange nicht mehr so, ich nenne sie einfach ein Levitenteam. Вот знаешь ты, что когда ты попадаешь в команду левитов, und weißt du, wenn du in dieses Team der Leviten hineinkommst, ты попадаешь под прожектор Божьего взгляда. Du kommst unter den Blick Gottes. Mm-hmm. Unter seinen Scheinwerfer, вот знаете, sozusagen. У нас вот тут служение прославления, да, было? Also wir haben ja hier jetzt да? прославление здесь было? Ja, wir hatten okay. jetzt Lobpreis hier. Смотрите, вот очень сильно светят вот эти прожектора. Schau her, diese ganzen Scheinwerfer, die sind ziemlich stark. Почти не вижу вас, вот первые ряды только. Also ich sehe bloß die ersten Reihen und hinten sehe ich euch fast gar nicht. И вот, знаете, вот эти прожектора так сильно бьют. Und wisst ihr, diese Scheinwerfer sind so hell. И знаете, вот тут видно, вот любое пятнышко, любой вот изъян, вы все видите, да? Also man sieht komplett alles, irgendein Fleck oder irgendwas, was nicht so stimmt. А вот там в зале не видно. Aber euch im Saal sieht man da nichts. Вот там пятнышки или нечищенные ботинки не видно, потому что wenn eure Schuhe nicht geputzt sind oder wenn irgendwo ein Fleck ist, man sieht es an euch nicht. Поэтому когда ты вот здесь, вот, ну здесь или вообще когда ты в команде левитов. Und überhaupt, wenn du in diesem Levitenteam bist. То прожектор Божьего взгляда будет ярко светить на тебя. Dann wird der Scheinwerfer Gottes sehr, sehr, also sehr, sehr hell dich erleuchten. Бог будет очищать тебя и работать над тобой. Gott wird dich reinigen. Er wird an dir arbeiten. Это не значит, что если ты сидишь в зале, то значит Бог про тебя забыл, да? Es bedeutet nicht, wenn du im Saal sitzt, dass der Gott dich vergessen hat. Ich sage es образно говоря, у меня понимаете. Ich sage es einfach nur bildhaft, damit ihr das versteht. Я просто вот говорю о том, что если ты постоянно, если ты жаждешь вот этого постоянного Божьего присутствия. Ich möchte einfach nur eins sagen, wenn du ständig nach Gott, seiner Gegenwart durstest, wenn du nach seinen Offenbarungen suchst, Левитом, wenn du ein Levit sein möchtest, будь готов к тому, что Бог будет тебя обрезать. Dann sei dazu bereit, dass der Herr dich beschneiden wird. Знаете, это не очень комфортно. Und wisst ihr, das ist nicht unbedingt sehr komfortabel. Иногда очень даже больно. Es tut manchmal sogar sehr, sehr weh. Потому что плоть это сопротивляется. Denn unser Fleisch kämpft dagegen. Она пищит, визжит. Es jammert, es schreit. Да, вопит. Es schreit ganz laut. Но Господь, Он делает из тебя свой сосуд. Aber der Herr macht aus dir sein Gefäß. Поэтому вот хочешь быть его сосудом. Deswegen, wenn du sein Gefäß sein möchtest, терпи. Dann sei geduldig. Поддавайся ему, чтобы он работал над und тобой. Lass ihn an dir arbeiten, dass и er was tun kann. Можешь послужить для его славы. Und du kannst zu seiner Ehre dadurch dienen. Левитство. Das Levitensein, это твое посвящение Богу. Das ist deine Hingabe an Gott. Это жизнь поклонника. Das ist ein Leben von einem Anbeter. Не здесь, на сцене. Also nicht hier auf der Bühne, но в жизни. Sondern in deinem Leben. Жизнь поклонника. Ein Leben eines Anbeters. Это позволение Богу лепить из тебя свой сосуд. Das bedeutet, dass du ein Erlaubnis Gott gegeben hast, aus dir ein Gefäß zu это formen. Это поиск Божьего откровения. Das ist eine Suche nach Gott, seine Offenbarungen. И готовность меняться. Und Bereitschaft, sich zu verändern. Mm-hmm. Знаете, я слышала об Иисусе с 12 лет. Wisst ihr, ich habe über Jesus, seit ich 12 bin, gehört. Но до 16 у меня вообще не было потребности в Боге. Aber bis ich 16 war, hatte ich überhaupt kein Bedürfnis nach Gott gespürt, я sozusagen. Много слышала о нем. Ich habe sehr viel über ihn gehört. Я бывала на богослужениях. Ich war mal in einem Gottesdienst. Я прочитала Новый Завет раз два, наверное. Ich habe circa zweimal das Neue Testament gelesen. Ну, я, конечно, была примерно девочкой. Natürlich war ich ein höfliches und gebildetes Mädchen. Но мои ценности были далеки от библейских. Aber meine Werte waren weit weg von biblischen Werten. Знаете, хотя я знала о Боге. Und wisst ihr, obwohl ich etwas über Gott gewusst habe, даже молилась утром, вечером, ich habe sogar früh und abends gebetet, но я не знала Иисуса лично. Aber ich kannte Jesus persönlich у gar меня nicht. Не было потребности в Боге. Ich hatte kein Bedürfnis an Gott gehabt. Я просто жила вот такую правильную, ну, жизнь, да? Ich habe einfach so dieses richtige Leben gelebt. У меня не было откровения об Иисусе. Ich hatte keine Offenbarung über Jesus gehabt. Вы знаете, откровение wisst ihr, eine Offenbarung. Это не значит, что вот что-то узнать. Es bedeutet nicht, etwas zu erfahren. Это не просто вот что-то узнать. Es ist nicht einfach, etwas zu erfahren. Но с откровением приходит вера. Sondern mit einer Offenbarung kommt auch der Glaube gleichzeitig. Знание, оно не меняет человека. Das Wissen verändert den Menschen nicht. Но откровение меняет человека полностью. Sondern eine Offenbarung verändert den Menschen komplett. Иногда ты рассказываешь какому-то человеку о Божьей любви. Wenn du irgendeinem Menschen über Gottes Liebe erzählst, или, может быть, о том, что ты пережил с Богом, oder vielleicht über das, was du so mit Gott erfahren hast, и он такой смотрит на тебя с открытым ртом, und er schaut auf dich und hat seinen Mund offen, и я говорю, вау, und sagt so, wow, слушай, я понимаю, hör zu, ich verstehe das, о чем ты говоришь, über was du so sprichst, и я даже восхищаюсь этим, und ich bin sogar begeistert davon. Du знаешь, я тебе честно скажу, aber weißt du, ich kann dir eins ehrlich sagen, я не верю, что все это для меня. Ich glaube nicht, dass all das auch für mich gilt. Я не верю, что Библия это слово Божье. Und ich glaube nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Вот крест, любовь, Иисус, вот also вера. Kreuz, Liebe, Jesus. Вот как это все можно уместить в голове? Wie kann man das überhaupt begreifen, alles in den Kopf reinfassen? Да? Слышали уже такое? Habt ihr das bestimmt schon gehört? Das ist euch bestimmt bekannt. Как это можно уместить в голове? Wie kann man das alles in seinem Kopf begreifen? Надо поверить. Man muss glauben. Просто поверить в это. Einfach glauben. Ну как поверить? Aber wie kann man daran glauben? Просто захотеть. Ganz einfach, nur einfach захотеть wollen. В это поверить. Einfach wollen, daran призвать zu glauben. Бога und Gott zu rufen в свою жизнь. In dein Leben hinein. И он даст тебе откровение. Und er wird dir eine Offenbarung darüber geben. И ты поверишь. Und du wirst glauben. Вера. Der Glaube an это sich, реакция на Божье откровение. Das ist eine Reaktion auf Gott, seine Offenbarung. Кто-то из вас получал откровение в жизни? Hat jemand von euch schon mal Offenbarung bekommen? О, тогда мы вообще на одной волне. Вы понимаете, о чем мы говорим? Dann sind wir auf einer Welle, versteht alles, wovon ich rede. Вот скажите, когда приходило откровение в твою жизнь? Also sagt mir, wenn Offenbarung in euer Leben kam. Такие крылья веры, да? Und plötzlich habt ihr so Flügel des Glaubens bekommen, nicht wahr? Wow, море по колено. Wow, dann ist euch alles egal. Бог великий. Gott ist groß. Нет ничего невозможного. Es gibt nichts, was unmöglich ist. Да? Okay. Аминь. Ну, так работает. So funktioniert das. So funktioniert die Offenbarung. И вот смотрите, я много знала об Иисусе. Und wisst ihr, ich habe viel über Jesus gewusst. И я очень успешно носила эту маску праведности. Und ich habe sehr, sehr erfolgreich diese Maske der Gerechtigkeit getragen. Но у меня не было откровения о нем. Aber ich hatte keine Offenbarung über ihn. Я не жила в Божьем царстве. Ich lebte nicht im Reich Gottes. И у меня не было потребности что-то менять в своей жизни. Und ich hatte auch kein Bedürfnis, etwas in meinem Leben verändern zu wollen. Я и так была хорошая. Ich war so oder so schon gut genug. И вот однажды произошло что-то ужасное. Und eins ist etwas ganz Schreckliches passiert. Я увидела смерть. Ich habe den Tod gesehen. Знаете, когда ты сталкиваешься с реальностью смерти, weißt du, wenn du mit Realität des Todes in Verbindung kommst, все маски просто срываются. Dann fallen einfach alle Masken ab. И я просто тут задумалась. Und ich fing an nachzudenken. И я поняла, что мы все умрем. Und ich habe eins verstanden, dass wir alle sterben werden. И я тоже. Und ich auch. Это просто дело времени. Das ist einfach nur eine Zeit, Frage der Zeit. И я предстану перед Богом. Und ich werde vor Gott kommen. А что потом? Und was ist weiter? Я задумалась. Und ich habe mir Gedanken gemacht. О своей душе. Über meine Seele. Мне захотелось больше узнать об Иисусе. Ich wollte mehr über Jesus erfahren. Мне захотелось разобраться. Ich wollte einfach mich damit auseinandersetzen. Что там? После смерти. Was passiert dort so nach dem Tod? И я поняла, что умереть можно не только в 80 или в 100. Und ich habe verstanden, dass man nicht nur einfach mit 80 oder mit 100 sterben kann. Что и в 18 ты можешь умереть. Dass man auch mit 18 sterben kann. Это страшно. Und das ist also schrecklich. Когда ты не готов. Wo du nicht bereit когда bist, ты не знаешь Бога, wo du Gott noch nicht kennst, когда ты не знаешь, что будет там за порогом смерти, wo du nicht weißt, was dort hinter der Schwelle des Todes passieren wird. И я задумалась. Und ich fing mir an, die Gedanken zu machen. Und я рассказывала, потом произошло мое исцеление. Dann habe ich euch schon mal erzählt, dann passierte meine Heilung. И знаете, и я тут поняла, und wisst ihr, ich habe hier verstanden, что Иисус, Он реально живой, dass Jesus in Realität lebendig ist, что я Ему не безразлична, und dass ich ihm nicht egal bin. Откровение пришло в мою жизнь. Eine Offenbarung kam in mein Leben hinein. Во мне загорелся огонь. In mir fing an, das Feuer zu brennen. Я захотела понять Его сердце. Und ich wollte einfach sein Herz verstehen wollen. Я захотела больше узнать о Боге. Ich wollte mehr über Gott erfahren. Откровение пришло в мою жизнь. Eine Offenbarung kam in mein Leben hinein. И знаете, когда я настроила себя на поиск Бога, und wisst ihr, als ich mich eingestellt habe auf die Suche nach Gott, то откровение Божие прям полились потоком моей жизни. Dann fingen an diese Offenbarungen wie ein Strom in mein Leben zu fließen. Хочу обратить ваше внимание, что я только ну, как только покаялась, да? Und ich möchte eins sagen und bemerken, dass ich gerade mich so bekehrt habe. И когда я настроила своё сердце. Aber wisst ihr, als ich mein Herz darauf einstellte, чтобы искать его лица, um nach seinem Angesicht zu suchen, его откровения потекли потоком. Dann fingen an seine Offenbarungen in mein Leben wie ein Strom это zu fließen. Это не были какие-то, ну, такие, знаете, пророческие, такие суперпророчества какие-то. Das waren nicht irgendwelche super Prophetien. Или какие-то там супердуховные вещи. Oder irgendwelche super geistlichen Dinge. Что-то именно супер сверхъестественное. Oder etwas super Übernatürliches. Но я училась слушать его голос. Aber ich lernte mit der Zeit nach seiner Stimme zu hören. Бог начал учить меня понимать его. Und Gott fing an mir beizubringen, wie ich ihn verstehen kann. Я узнала о его любви. Und ich habe über seine Liebe erfahren. Я узнала об отношениях и дружбе с Иисусом. Ich habe über die Freundschaft und über Beziehung mit Jesus mehr erfahren. И он стал открывать мне свои тайны, когда я читала Слово Божие. Und er fing an, dann seine Geheimnisse mir zu offenbaren, als ich sein Wort gelesen habe. Weißt du, я и раньше читала. Wisst ihr, ich habe auch vorher gelesen gehabt. Но Божье Слово, оно было мертвым для меня. Aber das Wort Gottes war einfach nur tot für mich. Я могла вам рассказать эти библейские истории из Нового Завета. Ich hätte euch biblische Geschichten aus dem Neuen Testament erzählen но können. Но они были просто, ну, как легенды. Ну, как, aber ну, sie waren für mich nur wie Legenden. Они не имели жизни во мне. Sie hatten kein Leben in mir hervorgerufen. Но потом, Слово Божье, оно ожило для меня. Aber erst dann hat, aber später war das Wort Gottes in mir lebendig geworden. Я просто была абсолютно счастлива. Wisst ihr, ich war einfach absolut überglücklich. Вот если человек может быть абсолютно счастливым, wisst ihr, wenn der Mensch absolut glücklich sein könnte, вот, это, вот я была такой. So war ich. Mhm. Но однажды, aber eins, я почувствовала потребность произнести другую молитву. Aber eines Tages habe ich so ein Bedürfnis gehabt, ein anderes Gebet zu sprechen. Я сказала Богу. Und ich sagte zu Gott, Господь, я не хочу быть так, как все христиане. Herr, ich möchte nicht wie alle anderen Christen sein. Я не хочу верить так, как все. Ich möchte nicht so wie alle glauben. Я не хочу служить как все. Ich möchte nicht so wie alle dienen. Это все должны делать христиане. Das müssen ja alle Christen machen. Я хочу больше тебя. Ich möchte mehr von dir. Вот я кладу свою жизнь на алтарь. Und ich lege mein Leben auf dein Altar und mach du, was du für richtig hältst. Я сперва даже не поняла, что я сделала. Ich habe zuerst gar nicht begriffen, was ich so gemacht habe. Именно это и было моим отделением для Бога на левитство. Aber genau das war meine Absonderung für das Levitensein an Gott. Потому что я хотела быть носителем Его присутствия. Denn ich wollte der Träger von seiner Gegenwart sein. Я поверила. Ich habe geglaubt, что когда христианин наполнен Духом Святым, dass wenn ein Christ mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, куда-либо идет, egal wohin er auch geht, тогда Божье присутствие идет вместе с ним. Dann geht Gott seine Gegenwart mit ihm. Вот так должно быть, понимаете? Und so soll es sein, versteht ihr mich? Вот так должно происходить. So muss es geschehen. И так должно вообще быть христианство. Und so soll es überhaupt im Christentum ja sein. Я вот хотела этого Божьего присутствия. Aber ich wollte diese Gottes Gegenwart in meinem Leben haben. Я хотела получить откровение. Ich wollte eine Offenbarung bekommen. И делать для него что-то больше, чем другие. Und für ihn mehr machen als der Rest. И знаете, Бог повел меня в глубину. Und wisst ihr, Gott hat mich dann in die Tiefe geführt. Вот именно после этой молитвы. Genau nach diesem Gebet. Я вам честно скажу. Und ich sage euch ehrlich. Я очень быстро развивалась духовно. Ich habe mich sehr schnell geistlich weiterentwickelt. Я могу даже сказать. Ich kann auch sogar eins sagen. Когда я что-то делала для Бога. Als ich etwas für Gott getan habe. Он давал мне больше и больше. Hat Gott noch mehr gegeben. Понимаете, я сейчас не о себе вот лично рассказываю. Wisst ihr, ich erzähle euch jetzt nicht persönlich nur über mich. Это не важно. Das ist absolut unwichtig. Я рассказываю принцип. Ich will euch einfach ein Prinzip beibringen. Это можешь быть ты. Das könntest du, du sein oder jemand anders. Я говорю так, как оно работает в Божьем царстве. И sage so, wie es im Reich Gottes überhaupt funktioniert. Я просто не отказывался от тех возможностей служения Богу, которые приходили в мою жизнь. Ich habe einfach nicht die Möglichkeiten des Dienstes abgeschlagen, was so in mein Leben kamen. И вот правда. Я und, честно этому даже удивляюсь. Und wisst ihr, ich verwundere mich immer wieder. Божье благословения, они просто текли рекой. Gott seine Segnungen, die flossen einfach in mein Leben hinein. Скажу, ich kann auch noch mehr sagen. Я получила таланты, которых у меня вроде как бы не было даже раньше. Und ich habe sogar die Talente bekommen, die ich irgendwie vorher gar nicht hatte. Вот так оно работает в Божьем царстве. Und so funktioniert es im Reich Когда Gottes. Когда ты отделяешь себя Wenn для du Бога, dich absonderst für Gott, когда ты ищешь Его присутствие, wenn du nach seiner Gegenwart suchst, когда ты ищешь Его откровение в твоей жизни, wenn du nach seinen Offenbarungen in deinem Leben suchst und auch seine Führung und Leitung, когда ты решаешь Wenn du entscheidest, aus dieser Welt hinauszugehen, und wenn du seine Prioritäten und seine Werte annimmst, und wisst ihr, das ist auch eine super Offenbarung, dass Gott grenzenlos ist und er ist sehr, sehr großzügig und er wünscht sich sehr, sehr viel auf dich auszugießen, seine Gaben und seine Talente und seine Segnungen und seine Offenbarungen und auch seine Salbung und das täglich. Wisst ihr, ich rede nicht nur einfach schöne Worte hier. Das ist eine Realität. Das ist Realität. Und genau dieses Leben im Überfluss und das bedeutet ein Leben im Siegleben. Ich sage nicht, dass ich keine Schwierigkeiten hatte. Да были, еще какие были. Natürlich hatte Schwierigkeiten. Und welche noch? Оно было так, как будто мы вот смотрели просто из окна. Aber wisst ihr, sie waren so, als ob man einfach nur sie beobachtet vom Fenster вот aus. Было ощущение полной защищенности. Man hat so ein Gefühl einen kompletten Schutzes um mich herum. Ja. Weißt du, почему я об этом рассказываю? Und warum erzähle ich das euch alles? Я имела знания. Ich hatte ein Wissen gehabt, но у меня не было откровения. Aber ich hatte keine Offenbarung. Моя вера была мертва. Mein Glaube war einfach nur tot. Но когда пришло откровение, aber als die Offenbarung kam, я откликнулась на него. Und ich antwortete darauf, полностью поменялась моя жизнь. Dann hat sich mein Leben komplett verändert. Мои желания поменялись. Meine Wünsche haben sich мои verändert. Приоритеты поменялись. Meine Prioritäten haben мои sich verändert. Und auch meine Werte. Я сама вся поменялась. Ich selbst bin komplett neu geworden. Она обрела другой смысл и краски. Und mein Leben hat andere Farben und anderen Sinn bekommen. Если ты левит, und wenn du ein Levit bist, послушай меня, если hör ganz genau zu, wenn du, левит, wenn du ein Levit bist, если ты отделил себя для Бога, wenn du dich für Gott abgesondert hast, то ты носитель Его присутствия. Dann bist du der Träger von seiner Gegenwart. Ты носитель Его откровения. Du bist der Träger von seinen Offenbarungen. Mm-hmm. Мы читаем притчи 29:18. Und wir lesen aus Sprüche 29:18. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk zügellos, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Знаете, в другом переводе стоит. Es in einer anderen Übersetzung steht. Без пророческого откровения ohne prophetische Offenbarung народ распоясывается wird das Volk zügellos и теряет чувство und macht das, was es möchte und verliert das Gefühl des Glaubens. Распоясывается, das heißt, es macht, was es möchte. Das значит, делает, что хочет. Genau, das macht einfach alles, was es will. Размываются границы праведности. Die Grenzen der Gerechtigkeit werden einfach verschwommen. И каждый сам для себя решает, что для него хорошо, что плохо. Und jeder entscheidet für sich selbst, was für ihn gut, was für ihn schlecht ist. Теряет чувство меры. Und er verliert dieses Gefühl des Maßes, also das Maß. Просто задумайтесь. Habt euch versucht, das einfach zu begreifen, was das zu bedeuten hat. И Псалом 72, 10, 11 читаем. Und aus dem Psalm 73 lesen wir die Verse 10 und 11. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашу и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagten, wo sollte Gott es wissen? Hat denn die höchste Kenntnis davon? Речь идет, когда Божьи дети, die Rede ist davon, wenn Kinder Gottes, когда они не выходят из мира, когда они живут в этом мире, wenn sie in dieser Welt leben, wenn sie aus dieser Welt nicht hinausgehen, потому туда же обращается народ его. Deswegen wendet sich sogar sein Volk an ihn, когда нет откровения, wenn keine Offenbarung da ist, и говорят, как узнает Бог? Und fragen sich, wie sollte Gott es erfahren? Нам нужно Божье откровение, wir brauchen Gott seine Offenbarung, чтобы оставаться вот на этом пути в небеса, um auf diesem Weg zum Himmel zu bleiben, чтобы наша вера оставалась живой и действенной, damit unser Glaube wirksam und auch lebendig bleibt. Нам очень нужно его откровение. Wir brauchen sehr seine Offenbarung. В этом проявляется Божье водительство. Und in dem zeigt sich auch Gott seine Führung. Знаете, мы не можем сами по себе определять, что для нас добро, что зло. Wisst ihr, wir können selber nicht bestimmen, was für uns gut oder was für uns schlecht ist. Эти границы праведности, понимаете меня? Also, ihr versteht mir diese Grenzen der Gerechtigkeit. Конечно, мы понимаем, что плохо, что хорошо. Natürlich wissen wir, was gut oder was schlecht ist. Но вот эти границы мы не можем для себя сами определять. Aber diese Grenzen können wir für uns selbst nicht bestimmen. Потому что наша натура, наша природа, она испорченная. Denn unsere Natur, unser Wesen ist verdorben. Поэтому мы видим множество христиан. Deswegen sehen wir eine Menge von Christen, eine Vielzahl, которые живут, знаете, вот живут, у них очень широкие границы, скажем так. Also sie leben so, kurz gesagt, sie haben sehr sehr weite Grenzen. Очень широкие границы. Sehr sehr weite Grenzen. Потому что когда нет откровения. Denn wenn keine Offenbarung da ist, христианин живет без откровения, wenn ein Christ ohne eine Offenbarung lebt, у него очень широкие границы, dann hat er sehr, sehr weite Grenzen. Но когда мы читаем Слово Божие, aber wenn wir das Wort Gottes lesen, когда мы получаем от Бога откровение, wenn wir von Gott eine Offenbarung bekommen, тогда Господь, Он показывает нам, что нам нужно, чтобы угодить Ему. Dann zeigt uns der Herr, wie wir ihn gefallen können. Okay. Знаете, только Бог, und wisst ihr, nur Gott alleine, который безгранично добр, der grenzenlos gütig ist zu uns, любит нас, der uns so sehr liebt, может определять для нас границы добра и зла, kann für uns die Grenzen bestimmen von Gut und von Böse. Он направляет нашу жизнь, его Er leitet unser Leben. Господь любит тебя. Der Herr liebt dich. Господь любит тебя. Der Herr liebt dich über alles. Он знает тебя. Он erkennt dich. Смотрите, просто знание воли Божьей. Schaut her, nur das Wissen vom, alleine das Wissen vom Willen Gottes. Оно ничего не сможет изменить в твоей жизни. Das kann in deinem Leben absolut nichts verändern. Оно не сможет направить твою жизнь так, чтобы ты угодил Богу. Das wird es nicht schaffen, dein Leben so zu leiten, damit du Gott gefallen kannst. Но когда Божье откровение приходит к тебе, aber sobald Gottes Offenbarung in dein Leben kommt, это меняет тебя. Das verändert dich. Тебя. Das verändert dich komplett. И тогда все меняется. Und dann verändert sich alles um dich herum. Когда приходит Господь, wenn der Herr kommt, тогда все меняется. Dann verändert sich alles. Okay. Вот так здорово. Und das ist toll. Знаете, когда Иисус проповедовал, wisst ihr, als Jesus damals predigte, его слышали тысячи людей, tausende von Menschen haben ihm damals zugehört, и фарисеи, и священники, und Mose und Pharisäer, Pharisäer und Priester, они знали Писание, sie kannten die Schrift, и они знали волю Божию, sie kannten auch den Willen Gottes, но они не узнали Иисуса, aber sie haben Jesus trotzdem nicht erkannt. И вы смотрите, когда Иисус задает вопрос своим ученикам, aber schaut ihr, als Jesus eine Frage an seine Jünger stellt, за кого вы почитаете меня? Für wen haltet ihr mich? Петр говорит, Petrus sagt, давайте прочитаем Матфея 16, lass uns das aus Matthäus 16, die Verse 16 und 17 lesen. Ты Христос, Сын Бога Живого. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Тогда Иисус сказал им в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Mm-hmm. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn von Jona, denn Fleisch und Blut hat es dir nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Откровение пришло в твою жизнь, Петр. Eine Offenbarung kam in dein Leben hinein, Petrus. И ты понял слова жизни. Und du hast diese Worte des Lebens begriffen. Фарисеи и священники, которые знали Писание, не поняли. Und die Pharisäer und die Priester, die das Wort Gottes kannten, die Schrift, die haben das nicht begriffen. Ученики Иисуса поняли. Aber die Schüler oder die Jünger des, von Jesus haben das begriffen. Вот фактически Петр сказал. Also faktisch hat Petrus gesagt. Ты Мессия. Du bist der Messias, которого мы ожидали столетиями, auf den wir Jahrhunderte gewartet haben. Ты Мессия, du bist der Messias, о котором говорят Писания, über den die Schrift spricht. Ты центр нашей веры. Du bist das Zentrum von unserem Glauben. Ты сын Бога живого. Du bist der Sohn von einem lebendigen Gott. За такие слова побивали камнями. Wisst ihr, für solche Worte wurden damals die Menschen gesteinigt. Откровение пришло в жизнь Петра. Aber Offenbarung kam in das Leben von Petrus. Петр и ученики получили от Бога это откровение. Und Petrus und seine Jünger und die Jünger von Jesus haben diese Offenbarung damals bekommen. Что Иисус, он сын Бога живого. Dass Jesus der Sohn von einem lebendigen Gott ist. Знаете, я так как-то подумала. Wisst ihr, dann ich habe mir mal Gedanken gemacht. Вообще, ну как бы вот когда Иисус вот говорил о своем отце. Überhaupt, wo Jesus immer über seinen Vater geredet hat. Und diese Священники, Фарисеи слышали его. Und diese Pharisäer und die Schriftgelehrten hörten ihm zu. А потом, когда Иисус еще дал им понять, что его отец это Бог. Und als Jesus ihnen dann zu verstehen gab, dass Gott sein Vater ist. У них просто короткое замыкание в мозгах произошло. Sie hatten richtigen Kurzschluss gehabt in ihrem Verstand. Вот насколько мне известно. Und so viel ich weiß. Я, конечно, не такой, я не теолог там, чтобы мне прям вот все досконально вот знать в Библии. Also ich bin kein Theologe, ich weiß nicht alles ganz genau, was so in der Bibel ist. Но насколько мне известно, aber so viel ich weiß, в Библии нигде четко не сказано, что у Бога есть сын. Dass in der Bibel nirgendwo ganz genau steht, dass Gott einen Sohn hat. Да, мы, конечно, читаем Исаии, помните там написано. Ja, wir lesen in Jesaja. Младенец родился нам. Dass uns ein Kind geboren wurde. Нам, да? Помните, es ist uns ein Sohn gegeben worden. Наверное, wahrscheinlich werden wir das bald auch lesen. Но напрямую, вот так четко, aber so direkt und ganz klar und deutlich, нигде не сказано, что Мессия это Сын Божий. Dass der Messias der Sohn Gottes ist. Что вообще у Бога есть Сын. Dass überhaupt Gott einen Sohn hat. Okay. Поэтому okay. Фарисеи вообще не поняли, о чем он говорит. Deswegen haben die Pharisäer überhaupt nicht begriffen, wovon er spricht. Рыбак. Aber Petrus ist ja ein Fischer. Говорит, ты сын Бога und живого. Sagt, du bist der Sohn von einem lebendigen Gott. Откровение. Eine Offenbarung. Не плоть и кровь открыли тебе это, Петр. Nicht das Fleisch und das Blut haben das dir offenbart. Но отец мой, сущий на небесах. Sondern mein Vater, der im Himmel ist. Смотри, скоро Рождество. Schaut ihr, wir haben ja bald Weihnachten. И мы будем вспоминать эту историю рождения Иисуса. Und wir werden uns an diese Geschichte von der Geburt Jesus erinnern. Волхвы пришли в Иерусалим. Die Weisen kamen damals nach Jerusalem. Потому что они получили откровение. Weil sie eine Offenbarung bekommen haben. Когда они еще были у себя дома. Als sie noch bei sich zu Hause waren. Они добывали знания. Sie haben versucht, Wissen zu erlangen. Но в процессе они получили откровение. Aber in diesem, während dieses Prozesses haben sie eine Offenbarung bekommen. Что они сделали? Was haben sie gemacht damit? Вау, откровение. Ой, знание. Что там, откровение? Да, нет. Вау, откровение. Вау, eine Offenbarung. Давайте запишем его. Lass uns das mal aufschreiben. Давайте позовем газетчиков, телевидение. Lass uns TV zu uns rufen und напечатаем в газетах, und в журналах. Werden das überall veröffentlichen. Вау, откровение. Вау, eine Offenbarung. Да нет. Nein. Они встали и пошли. Sie sind aufgestanden und sind losgezogen. За этим откровением. Sie haben losgezogen, um diese Offenbarung zu bekommen oder zu sehen. Думаете, у нас мало приходит Божьих откровений в жизнь? Wisst ihr, dass wir wenig Offenbarungen in unser Leben hineinbekommen? Вот среднестатистически. Also mittelstatistisch, also statistisch gesehen im Durchschnitt. Я думаю, что, наверное, как минимум каждое воскресенье хотя бы одно откровение к тебе приходит. Ich denke, mindestens einmal sonntags, wenn du hierher kommst, bekommst du eine. Но вопрос в том, что ты делаешь с этим откровением. Aber die Frage ist, was machst du mit dieser Offenbarung? Что ты делаешь с этим откровением? Was machst du mit dieser Offenbarung? Вот волхвы встали и пошли. Also die Weisen standen auf und gingen. И сегодня мы еще читаем о них. Und heute lesen wir immer noch über sie. Но что меняется у тебя, когда ты получаешь откровение? Was verändert sich bei dir, wenn du eine Offenbarung bekommst? Знаете, Иисус говорил о сокровищнице сердца. Wisst ihr, Jesus sprach über den Schatz des Herzens. Ну, сокровищница это там, где хранят сокровища, да? Also, ein Schatz, Schatulle ist das, wo man Schätze aufbewahrt. И вот Божье откровение это очень драгоценное сокровище. Und Gott seine Offenbarung ist eine sehr, sehr kostbare oder wertvolle Schatz. Не разбрасывайся ими. Schmeiß es nicht um dich herum. Храни их. Sondern bewahre sie, schreibe sie nieder. Живи их. Und lebe mit ihnen. Знаете, у нас durch много sie. В жизни забывается. Wisst ihr, wir vergessen sehr viel in unserem И Leben. Даже самые, ну, такие сильные какие-то переживания. Und sogar solche starken Erlebnisse. Они забываются. Sie werden vergessen. И самые сильные откровения, которые, может быть, изменили тебя в свое время. Und sogar die stärksten Offenbarungen, die vielleicht einst dein Leben veränderten. Они забываются. Sie werden vergessen. Поэтому записывай это. Deswegen schreibe sie dir auf. Открывай иногда свои записи, читай, что Бог сделал. Und schreibe, also mach immer wieder deine Notizen und schau, was Gott so für dich что getan Бог hat. Говорил к тебе однажды. Was Gott zu dir einstmal sprach. Получил что-то сегодня? Hast du heute etwas bekommen? Okay. Okay. Давайте мы записал, да. Давайте мы вот немножечко побудем наедине Lass с собой mal и einfach mit sich jetzt mal. Да, с Божьим присутствием. Und Gottes Gegenwart mal verweilen jetzt. А потом мы помолимся. Und dann beten wir. Просто закроем свои глаза. Wir machen jetzt einfach unsere Augen zu.